fern und nah. Christ, der Retter, ist da. Christ, der Retter, ist da. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, o wie lacht lieb aus deinem göttlichen Mund. Don't